Just throw your hands in the air, whoop, whoop, and wave them like you really do care. Whoop, whoop. And if you're ready to expand your mind tonight, somebody say nothing. DJ Tomek, head nodding until you have no neck. German flavor, y'all go check. Boogie down Berlin on the outer bound, swerving the torch. Es ist schon seltsam, schau ich mir diese Welt an. Denk an Probleme, die durch das Geld kamen. So viele Leute haben Hip-Hop ausgebeutet. Ich bin halt ein Typ, dem die Scheiße viel bedeutet. Frederik Hahn, Heidelberger, Haitianer. Wart auf meine Zeit mit der Geduld eines Dalai Lama. Kämpft mit der Kraft der Dogon in Mali, Ashanti in Ghana. Achte auf dein Image, aber vergiss nie dein Karma. Manchmal fragt ihr euch, ob Gott verrückt ist. Aber was wollt ihr tun, wenn Gott zurück ist? Ich denke viel nach, Turnschmann wird älter. Blauer Samt und Morph vor genetische Felder. Hip-Hop in Deutschland, ich frag mich, wer wählt da? Wisst ihr morgen noch, wer heute euer Held war? Torchmann, KRS-One und Dream am Mikrofon und DJ Tomek an den Maschinen. Rhymes galore, Rhymes ins Ohr. Yes, yes, sure. Und der Beat bleibt roar. Just throw your hands in the air, whoop, whoop, and wave them like you really do care, whoop, whoop. And if you're ready to expand your mind tonight, somebody say nothing. Just throw your hands in the air, whoop, whoop. Like you really do care, whoop, whoop. And if you're ready to expand your mind tonight, somebody say nothing. Come on, we represent G-O-D, not P-O-P. Knowledge reigns supreme. You know me, you heard of me, all through Kreuzberg. With long and short verbs, words that exploit nerds. Then I'm soon gone, underground like a U-Bahn. I'm a temple member to the letter of U-1. Rewind, remix, replay, play DJ capital D-O-M-E-K-K. And you'll find the teacher K-R-S with Reed. Splitting word verbs that manifest whole scenes. I mean whole dreams. Taking it forward to microphone beam. With Tomek, Berlin got their own team. So take a mental pit stop at the temple of hip hop. These fools with jewels skip dot and keep learning. Yeah, word. Boogie down Berlin. Just throw your hands in the air, whoop, whoop, and wave them like you really do care, whoop, whoop. And if you're ready to expand your mind tonight, somebody say nothing. Just throw your hands in the air, whoop, whoop, and wave them like you really do care, whoop, whoop. Yo, Reed! Yo! Yo! Hold this shit down! Es ist schon seltsam, schau ich mir diese Welt an. Gestern noch kurz vor dem Abgrund, heute schon Weltmann. Na und? Das hat schon Grund, kennst ja. Wenn es scheiß heiß ist, hat alles seinen Preis. Auch wenn's der Schweiß ist, ich weiß es. Dass nicht alles nice ist, was glänzlich immer Gold ist. Muss selbst entscheiden, was für mich Erfolg ist. Nicht was andere mir verheißen, was von denen gewollt ist. Ja, so ist es meistens, dass man scheitert, weil man zweifelt, auf was soll's es. Scheiß Drag, lass mich nicht beirren vor dem ganzen Mist, der versucht zu suggerieren. Du musst jetzt so funktionieren, könnt ihr knicken, ich hab doch nichts zu verlieren. Außer mein kleinen Marokkaner-Arsch und den ich auf keinen her, wir wollen noch ein mehr. The bridge is over und jetzt gibt's kein mehr. Just throw your hands in the air, whoop, whoop, and wave them like you really do care, whoop, whoop. And if you're ready to expand your mind tonight, somebody say nothing. Just throw your hands in the air, whoop, whoop, and wave them like you really do care, whoop, whoop. And if you're ready to expand your mind tonight, somebody say nothing. Yeah, just throw your hands.